Meine werte Zuhörerschaft, abschließend zu unserem Zusammensein möchte ich, zurückgreifend auf die gestrige Ausführung, das Motiv von Mutter Erde in den Vordergrund schieben. Wenn wir heute durch die Inschriftenfunde, die uns die letzten Jahre gezeitigt haben, in der Lage sind, das menschliche, geistige Schaffen und besonders in diesem Falle auch das weibliche, geistige Schaffen zu überblicken bis zu der Grenze, wo wir nicht mehr weiter können, wo unter den Wellen des Atlantischen Ozeans ein ganzer insularer Kontinent, ein Schollenkontinent verschwunden ist, dann stehen wir vor einer Schau. Ich sagte gestern schon, sie unterscheidet sich von aller Religionen der Nachvölkerwanderungszeit, dass sie nicht gestiftet, nicht offenbart ist von Priestern oder von Propheten oder sonst, sondern eine Erfahrungserkenntnis ist. In dieser Erfahrungserkenntnis steht nun die Bewusstwerdung des höchsten Wesens, um die sich die katholische Kirche auch in letzter Zeit bemüht hat. Dieses höchste Wesen, das der Anfang vom Allen und gerade in der menschlichen Erfassung, im Sinnbild, im Begriffszeichen, im Ideogramm, wir kennengelernt haben, mit dem Kreis, mit dem einen Strich, und dass diese ganze Religion als altitalisch Euno Forsum, dem Eins zugewandt, also eine sehr schöne Bezeichnung für den Monotheismus, so wird sie in ihrer Dualität oder Polarität als Himmel und Erde auch in einer Einheit zusammengefasst. Es ist nicht so, dass ein Himmelvater und eine Mutter Erde da war. Das ist erst in viel späteren Zeiten gekommen. Himmel und Erde sind eine Einheit. Und das Auffällige ist, dass in der sich in Beziehung setzen des Menschen zu dieser Einheit die Erde an erster Stelle genannt wird, nicht der Himmel. Wenn ich, um ein Beispiel zu nennen, den angelsächsischen Flurzegen nehme, der also noch heidnisch ist, wie man bisher sagen möchte, die wir heute sagen können, zu dem Urchristentum, Christentum Nummer 1 von Ketzer gehört, dass das Uritalische ist. So hebt er an, Eordanik bitte, Öpheof, an die Erde bitte ich und den Ober, den Aufhimmel, Erke, Erke, Erke, Jotsan Moder, Erke, Erke, Erke, Erdenmutter. Und dann wenige Zeilen weiter kommt dann die christlich angeglichene und hierin wieder sofort als Erscheinungsform der alten Erkenntnis erfasste Maria. Antan Sota Sancta Maria. Sot, ich sagte gestern schon, ist ein Partizip Präsens von Sund, Sand und von Sein gewesen. Und sie ist also die Seiende. Und seiend in diesem Sinn des absoluten Seins. Wir müssen für die Seinsphilosophie davon ausgehen, dass rein begrifflich, ich möchte fast sagen, wortsprachlich, wie Hegel es am Glasen ausgedrückt hat, wie das eine durch und aus dem anderen entsteht, dieses Sein sich für uns Menschen, die wir enthalten sind in Zeit und Raum, als das Dasein erscheint. Das Dasein ist also eine vorübergehende Erscheinung. Und in den drei Wurzeln, die wir haben von dem Sein in unserer indogermanischen Sprache und wie sie abendländisch von der Frau in dieser großen Periode 30.000 Jahre ausgebildet sind, haben wir, ich nannte gestern schon, den Wurzel mit, wir sagen, das Wesen eines Menschen und das, was war und war, geschrieben mit, heute noch mit W-A-R und mit W-A-H-R. Also das Wahre ist das Wahre. Es ist ein vergangenes Dasein, das gewesen ist. Und diese Form von Wahr, Ferum im Altitalischen und Lateinischen, ist die Form, die wir im Südgermanischen finden und im Altitalischen. Dagegen ist die Form die andere, die Sund-Sand-Form von der Wurzel S, das Sein, die wir noch im Deutschen haben, Sei, also das kommende Sein, die Form, die wir im Nordskandinavien und im Illyrischen finden. Es ist das Wort, der Schwede sagt für Wahrheit, ja, mein Sand, Vado, Sanningen. Dieses Sand, Sund-Sand, das ist das Seiende, im Sinn des Daseins. Und so wird die Maria hier genannt, die Sota, die Seine im Sinne des absoluten Seins. Das Dasein ist als eine Erscheinungsform des absoluten Seins und es ist nicht möglich, hinter diesem absoluten Sein ein Nichtsein konstruieren zu wollen. Wir können es sprachlich und begrifflich, aber es ist nicht da. Sehr schön hat das Meister Eckhart mal zum Ausdruck gebracht. Hier auch der Aufbruch des geistlichen Aufbruch des Archetyp, wenn er sagt, Gott ist uns nah in allen Dingen ist uns Gott gleich nah. Alle Dinge sind in ihrer endlichen Form in die Zeit entflossen und sind dabei in unendlicher Form in Gott verblieben. Da sind sie Gott in Gott. Und das ist diese Urschau, die Erkenntnis unserer Ahnen von Shvetadvipa gewesen, dem Weißland, wie es die spätindische Überlieferung noch bewahrt hat, von dem ich gestern gesprochen habe, von dem Sein. Und die Frau, die die Sprache geschaffen hat, wie wir alle wissen, aus gerade das Lateinische, aus dem Altitalischen, die ganze Skala überliefert hat. Druida, Poeta, Scriba, alle geistigen Berufe der Zeit, hat für den Übergangszeit das Bu genommen. Bu, altindogermanisch BHU, also medial geschrieben, wird im Germanischen zu Bu, BU. Und das ist uns enthalten in Bauen und im Bauer und in Wohnung. Gerade als Bezeichnung für eine primitive Wohnung. Es ist im Schwedischen auch Nest. Und bei uns ist Bude eine ganz einfache Aufenthaltsstätte. Und das ist diese, mit der unsere ganze Bodenbebauung und das Bodenrecht zusammenhängt. Noch im verklingenden alten Odalsrecht, im Nordgermanischen, auf Island, ist das Odalsrecht so, dass es muss einer 30 Jahre diese Erde, die genommen, bebaut haben, das heißt bewohnt haben und bestellt haben, dann ist es sein oder ihrs. Bei weiteren, wenn man in dem schwedischen Felsbild so schön sehen kann, das Vers Sacrum, der heilige Frühling, dann ist am Steven des Schiffes ein Dreisprosszeichen gestellt. Das Dreisprosszeichen ist eine bildliche Darstellung des Sprießens und daher Symbol im Altitalischen der Geres, lateinische Seres, und im Altnordischen der Kroa, ein Wort, das im Niederländischen noch sehr schön als Groeien bewahrt ist. Also das Wachsen, das Sprießen. Und es steht entweder, ist die Mutter Gottes selber primitiverweise mit diesen aufgehobenen Armen als Galionfigur ausgeschnitten. Und dieses Wort ist ursprünglich im Altnordischen mit M-A-N, Mann, Mann mit einem N, was Mensch und Frau bedeutet, bewahrt und wird dann später in der Wikingerzeit verdrängt durch das rein mannrechtliche Bezeichnung Massa Mann. Und der alte Spruch lautet, wie er bewahrt ist im isländischen Hohenlied zu diesem Zeichen, lautet Mann, er Mann, Skaman, och Moldarauki, och Skepaskretir, Mensch ist der Menschenfreude und des Erde, der Mullerde, der Ackererde vermehrer als Landnehmer und Landroder, Landbebauer, auch Skepaskret ihr der Schiffesschmuck. Und überall, wo wir dieses Schiff finden, mit den erhobenen Armen, die Galionfiguren, oder mit dem Dreispostzeichen darin, da wissen wir, dass hier altnordisches, in dem weitesten Sinn, Geistesgut gewesen ist. Und um nur ein Beispiel, gerade dieses Motiv zu erwähnen, zu dem, was ich gestern Abend noch sagte. Es gibt, alle Menschenrassen sind nicht gleich, wie alle Menschen auch nicht gleich sind. Es gibt Gebende und Empfangende. Und es gibt solche, die schwer, wie im Afrikanischen und sonstigen, in der Lage sind, die Höhe einer Abstraktion zu wahren und wo es dann herabsinkt und sich umwandelt bis ins Dämonische rein. Verfolgen Sie dieses Schiff, das Landnahmeschiff, mit dem Menschzeichen, Mensch, als Gott Mensch und dann für den Landnehmer Mensch. So können Sie auf der Spur, ich erwähnte gestern schon, dass die polynesische Endstation, wenn wir sie rückwärts verfolgen, ursprünglich von Ägypten mit der prädynastischen altitalischen Kultur ausgegangen ist, die mit ihren Einbäumen, die nie heraufgepaddelt sind, dann durch die Wadis vom Obernil, die im Frühjahr Wasser führten, in das Rote Meer kamen, von dort darüber nach Südarabien. Und da können wir die Spur von diesem Schiff mit den erhobenen Händen, segnenden, kraftspendenden Händen verfolgen, südlich von Indonesien an Sumba entlang bis nach Polynesien. Und so saß ja auch William Cook bei seiner Entdeckung von Polynesien, die große, man konnte sagen, nordatlantische Hellrisslinger Flotte vor sich, gewaltige Einbäume mit 100 Mann bemannen. Aber verfolgt man nun in den Abbildungen, soweit sie da sind, von Entdeckungsreisenden oder noch mehr, was in unserem ethnologischen Museum enthalten ist, an alten Kanus und so weiter, da können wir Folgendes beobachten, dass diese segnende Haltung und dieses, also Kraft ausstrahlen, die Hände sinken herunter, sie werden apotropes abwehren, das Gesicht verändert sich in eine Fratze mit ausgestreckter Zunge und so weiter, es soll die bösen Geister abwehren. Es war, wir sehen klar vor uns, wie ein Höhengedanke in dem Gedanken einer nicht für diese Abstraktion ausgerichtetes Gehirn sich ins Dämonische umverwandelt. Also nun diese Gestalt, die verbunden ist mit der Wurzel Bu, Bauer und Bauern. Wir haben sie im Altindischen bewahrt als Bhumi. Bhumi ist ein Name für die Mutter Erde. Es ist eigentlich, stammt das Wort aus der Zeit, wo es noch keine Beugung gab. Also wörtlich übersetzt heißt Bhumi sein Ich. Und später, wenn wir in Sanskrit kommen, wo die Beugung da ist, dann heißt ich bin Bhavami. Also eine bereits vollzogene, vollständige Beugung. Aber diese Bhumi, sein Ich, ist nun verbunden mit dem Himmel zu einer festen Formel, Diao Bhumi, und wir finden die Formel in Varianten als die Aperitivi. Und das Bumi ist also das Wort, was wir nun kennen, der bebaute Erde. Das in Pritivi noch enger benannt ist, denn das Wort entspricht wörtlich unserem germanischen Volk. Und im angelsächsischen Flur sicher kommt auch dieser Flur Segen, heil sie in fjölnitte Volk, heil sei dir viel nütze Flur, Vira Mutter, der Menschenmutter, den wir genauso wiederfinden im Sieger Trifomal in der Edda. Aber wie alles in der Edda ist die erstens sehr spärliche urreligiöse Überlieferung, die wir buchstäblich an unsere Finger abzählen können darin. Und das andere ist vollständig verdorben und zum Teil absichtlich gefälscht, um es überzuführen in den männerrechtlichen neuen Götterkomplex. Wenn das Sieger Trifomal enthält also eine Episode, die für uns sehr wichtig ist. Es spiegelt den Umbruch von der Zeit des geistigen Matriarchates, das also ein geistiges, ein sozial-religiöses Matriarchat war, in dem eine Urgemeinschaft, in dem die Erde Gottes war, die gemein gehörte, und die gemein gibt es weiter an den einzelnen Sippen als Sippenlehen. Das ist die Grundstruktur. Es ist also niemals ein Res Privata, ein Privateigentum gewesen, eine Kauferde. Axel Ulrich, der Däne, hat es mal so schön diese Umbruchzeit beschrieben, mit einem einfachen Satz ins. Die Zeit, es ist die römische Zeit, wo der Goldstrom vom Süden nach Norden floss und Geschlechtererde in Kauferde verwandelte. Ein solcher gewaltiger, grundsätzlicher Umbruch muss sich auch sprachlich ausgewirkt haben und noch für uns festzustellen sein. Ich habe Ihnen gestern gezeigt, die Annales Brunvilarenses, also Köln, die sich im Vatikan befinden, wo noch am Schluss neben den lateinischen Alphabeten, die den Novizen im Kloster lernen müssen, die zwei Runereien geschrieben sind von einem althochdeutschen Mönch. Ein Unikum, weil in dieser Zeit die Runenschrift in Deutschland längst ausgestorben war. Man schrieb die karolingische Kanzleischrift. Und da schreibt der Mönch nun drüber, lettere Sequente, hier unterstehende Buchstaben, Minicolore Notate, die mit Menifarben geschrieben sind. Nordmanni in Carminibus usitan, die verwenden die Nordleute, um ihre Gesänge aufzuschreiben. Focantur apet es runa, die werden bei ihnen Runen geheißen. Und da kommt unser Zeichen, das haben wir, darf es nicht mehr da. No. Das ist zwei Kreise, die durch einen Strich verbunden sind. Das ist das Diagramm von dem arktisch-atlantischen Jahr, das als Kreis in der Achse geteilt ist, Nord-Süd, das ist die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende. Und dieses Zeichen von der höchsten und tiefsten Sonne des Jahres ist dann der Sonnenweg, auf dem die göttliche Kraft vom Himmel zum Erde kommt. Und dieses Zeichen steht in der Annales Brunvilarenses, Buchstabenwert O und Namen Odil. Odil ist aber bereits eine Form, die sich geändert hat. Es hat ursprünglich mit anlautendem W Wodil gelautet. Und auch das war eine Abkürzung, der ganze Name für diese sieben Erde, die genommen war, lautete Heim Wodil, Heim Wote, aus dem dann unsere Heimat entstanden ist. Im alemannischen Sprachgebiet ist das Wort Heimat, also in der Schweiz, wie im Elsass ursprünglich, die Bezeichnung für Haus und Hof mit den Gesamtäcker, Wiesen und so weiter und mit der Sippe. Alles das zusammen, die Sippe eingeschlossen, ist die Heimat. bedeutet also die Siedlung mit der göttlichen Kraft. Dieses Wort, dieses Stamm, Ot, Wot ursprünglich, die wir im altitalischen Maswat haben, wie Serien heißen, altitalischen Wates und Wates, die dann später männlicher übernommen ist, bezeichnet also die Kraft, die vom Himmel kommt und die die Seherin befähigt, das Übersinnliche zu erkennen, das Irrationale, das Vergangene und Künftige. Als Geleitvogel dieses Ort ist der Schwarm für das ganze nordeurasische Gebiet Sibirien wie Germanen. Und wir finden dann als Stellvertreter inländisch, also nicht an der Meereskant, den Storch. Wenn nun in Kanada, in Petersburg, dieser vor 10 Jahren oder mehr entdeckte Felszeichnungen mit dieser einen illyrischen Inschrift, die sie übersehen haben und die ich nun entziffern konnte, so sehen wir nicht den Schwan, sondern den schwarzen Waldstorch auftreten. Und daher wissen wir, dass diese Leute, die die Petersbauer ritzten, nicht wie die aus den Woodridge Waldgegenden von Kanada, dass die Inlandsleute waren, Landratten, denn sie hatten einen schwarzen Storch anstelle von den Schwan. Wenn wir hier in Pfalz kommen, dann finden wir in altitalischen Inschriften den Schwan an dessen Stelle. Und wenn Sie jetzt heute etwa zum Germanisten, Professor an der Universität, Professor, was bedeutet eigentlich das Wort Odebar? Dann sagt, das ist Altdeutsch, Odo, Bero, Odebaro und so weiter. Und das bedeutet Glück bringen, Reichtum, Besitz bringen. Der Kollege weiß nicht, wenn man die tausende Jahre vorher befragt, auf uns in der Symbolschrift überliefert, dass es der Schwan ist, der immer mit diesem Zeichen der göttlichen Kraft vorkommt. Das ist, wie gesagt, nordeurasisch einheitlich, sibirisch wie germanisch. Ich habe von den skandinavischen Felsbildern, die ausgehend eneolithisch und bronzezeitlich sind, bis Anfang der Eisenzeit, 200 Quadratmeter abgegossen. Und eins der schönsten ist in Südbohuslän bei Brastadt, der Diesosen, der Berg, der Waldberg der Diese. Und wenn man auf dem Landweg hinkommt, so liegt als gewissermaßen als Schwellenstein vor dem Berg ein Fels ungefähr so lang wie der halbe Tisch hier, gewölbt und mächtig hoch in 1 Meter steht er mittendrin. Das Zeichen der göttlichen Kraft, das Odin-Zeichen mit dem Schwan drauf. In dem großen Atlas von Balzer, dem Jüterbrücher Zeichner, der Jahrzehnten in den 80er Jahren mit seinen Sonnenschirmen und Staffelei jedes Jahr vom Fels zu Fels gerutscht ist und sie gewissenhafter abgezeichnet hat, hat er den Schwan übersehen. Und erst in meiner Abguss kam der Schwan zutage. Also, der Schwan, der war nicht ein Odebär, angelsächsisch Od, altsächsisch Od, angelsächsisch Erd und so weiter, sondern er war ein Wodobär geworden, ein Heil, ein Kraftbringer vom Himmel. Und so ist die Erde das Heim Odil, das Heim, das mit der göttlichen Kraft der Erde versehen ist. Odlum Kosa, wir heißen im Angelsächsischen von gutem Odal, wie wir sagen, von gutem Art, wobei Art wieder auch nach den Artacker und so weiter, die Erde, die Herkunft des Menschen als gut bezeichnet. Auf dieser Basis hat nun diese ganze 30.000 Jahre gestanden. Die Erde ist Gottes. Und ich habe Ihnen erzählt, gestern, wie der friesische, altfriesische Dorfzimmermann, der in Friesland diese Ulleborne machte, Ulleborn als eine Zusammenziehung aus Wodalbrett, wie Ulrich aus Wodalrich, und mich, ich ihm darauf angesprochen habe, den 93-Jährigen. Er möchte mir die Bedeutung sagen. Das sagt er zu mir. Ja, Meneer, das Oda, das Uleborg darf eigentlich nur der auf seinem Haus haben, der die Einerde hat. Und damals habe ich das für, im Sinne wie die Germanistik und die Rechtsgeschichte das aufgefasst habe, das Ein als Zusammenziehen aus Eigen betrachtet. Und so wird auch immer die Küren, die altfriesische Küren vom Anfang des 13. Jahrhunderts kommentiert. Das ist eine große Verwirrung, da steht drin das Esel, also das ist die westgermanische Form für Odil, und die Eigenerde und die Eigenackern, die Eigenerfen und sind Eigenland, also es ist nicht mehr auszumachen, wo eigentlich die richtige Bedeutung findet. Denn wenn die Erde Gottes ist und Leihgabe ist, dann kann es keine Eigenerde sein, denn Eigenerde ist res privata. Und erst vor 2 Monaten, wie ich nun hier die Arbeit für das Institut als kommende Hochschulwoche aufnahm, da stieß ich wieder auf mein Notizbuch von mir mit den großen Fragenzeichen, was ist die Einerde? Und da sage ich, jetzt muss die Sache gelöst werden. Unsere etymologische Wörterbuch lassen uns in den Stich. Sie sagen, und das ist das Wichtigste, dass sie das sagen, die Achse, die Stab, aus dem das Uleborg als Grundelement besteht und den Namen von Makelaar trägt, hat nichts mit Maka als sächsisch machen und so weiter zu tun. Aber womit dann? Das Wort hat wie im Deutschen, auch im Niederländischen, die Bedeutung von jemand, der etwas vermittelt, im Geschäftlichen und so der Makler, nicht wahr? Aber es hat auch im Mittelniederländischen und Mittelhochdeutschen die Bedeutung von Kuppler und Kupplerin. Und da wurde ich hellhörig. Denn wenn es sich um urreligiöse Überlieferungen in der Spätzeit handelt, so werden sie von der Seite der männlichen neuen Religion immer versucht, in der Verunholdung hinabzuziehen. Also ich sage, nun kommt es darauf an, was hinter dieser Verunholdung steht. Wir können es ganz mit anderen auch, um etwas zu nennen. Es gibt in dem Frühjahrsteil der Jahresreihe ein Wort, das im Südsemitischen dann die Bedeutung hat von Zayin. Zayin, das ist das Zeichen, die im Minosabes, das Zeichen der göttlichen Mutter unter 3 Frauen noch hat, wie wir es im ganzen Abendländischen haben. Niemand weiß, was das Zayin bedeutet. Man denkt, dass es eine Waffe ist. Man hat eine umgekehrte Doppelachse oder so weiter. Verfolgen wir das Wort in den semitischen Sprachen. Und verfolgen wir es in Deutschen, so kommen wir auf diese Gruppe von Kona und die zu einer Hure bezeichnen kann. Und an einer Stelle noch ist es in der alten Höhe, das ist das englische Queen, es bezeichnet die Königin, ursprünglich die Himmelskönigin. Und so können wir es auch in den südsemitischen Alphabeten dann rekonstruieren, ganz klar. Es ist die ursprüngliche Bezeichnung für die Himmelskönigin, die wir im Alten Testament im Munde der Altgläubigen, nicht der Jehovah-Mosaische Religion angehörende Frauen befinden, die Malkan Hashamayim, die Königin. Da kommt dann die schöne Szene in Jeremias, mit dem das Buch Jeremias abbricht. Nebukadnezar hat Jerusalem erobert, die Oberste deportiert nach Babylon. Die Miserableps ist geflohen, die kleinen Leute nach Ägypten, und sitzen im Flüchtlingslager wie Anno dazumal und haben den Propheten Jeremias mitgeschleppt in diesen Hetzen. Und der fängt gleich an im Lager und den sagen, das ist der Zorn Jahwes und das ist seine Gebote nicht über, darum ist das Unheil über uns gekommen. Und dann reißt den jüdischen Frauen die Quinte. Sie sitzen nicht mehr unter der Faust der mosaischen Priesterschaft von Jerusalem und sagen zu dem Jeremias, das Wort von Jahwe, was du uns das sagst, das hören wir nicht, sondern wir wollen unsere Gelübde der Malkat Hashemayim halten, wie unsere Ahnen es getan haben. Da hatten wir Brot und Sicherheit. So kommt aus der Überlieferung, noch lebendige Überlieferung, dieser goldene Zeitalter der 30.000 Jahre und als tiefen archaischen Aufbruch, das in diesen Worten bekannt ist, der altgläubigen jüdischen Bauerfrau. Verfolgen wir das nun, und das ist die Aufgabe von der Kaisersurgeschichte und von unserem Institut als erste Gründung für diese Wissenschaft, dann können wir nach im Anfang des 20. Jahrhunderts bei denjenigen wenigen im Lande verbliebenen Siedler, die nach der Zerstörung von Jerusalem nicht in der Diaspora gegangen sind, die tragen als Halskette noch die ganz alte Symbolik, der sechsspeckige Stern, die Rosette in den Himmelsbogen, die Hand, die die Schuldschleife löst, die Hand Gottes und die Kröte. Alles Attribute, die der Urreligion zugehören. Die Bumi, das Sein, das in der Mitte steht zwischen dem, was gewesen ist und das kommende Sein, ist also eine Bezeichnung für das Sein werden. Man kann es am besten übersetzen mit dem Englischen become, das kommende Sein. Und es ist etwas Wunderbares, wie fein abgestuft dieses Verhältnis ist. Man kann sich richtig vorstellen, wie die Mutter mit dem Kind an der Brust über diese Dinge nachgedacht hat. Sie müssen sich für das Jungpaläolithikum als gesellschaftliche Organisation das Bild so vorstellen, wie wir es rekonstruieren können. Der Mann ist organisiert in dem Jägerbund. Von dem Jägerbund ist es ein Schritt bis zu dem späteren Kriegermännerbund. Der Jägermännerbund hat die Aufgabe zu töten. Das ganze Denken und Trachten ist auf Töten ausgerichtet. Er wartet im Blut. Es ist keine weitgereichte Jagd, sondern, wie wir in Frankreich sehen können, haben sie mit Lärm und so weiter Rudel wild einfach über die Klippen gejagt. Genauso können wir es in Norwegen feststellen. Und das Wild ist zu Dutzenden und Dutzenden verludert, konnten sie gar nicht alles verarbeiten. Das ist die eine Gruppe, die eine Seite. Nun kommt die Frau. Sie sitzt auf 6 bis 8 Quadratmeter in dem Dachhaus, Dach, das direkt auf der Erde steht, oder im Zelt. Und ihre Aufgabe, ihre Schau, ist die Erhaltung des Lebens, die Erhaltung des Kindes, in der Form des Kindes, das sie an der Brust hat, die Erhaltung des Wachstums in dem kleinen Hackbauacker, den sie hatte. Und der weibliche Hackbau dieser Zeit ist also, man könnte sagen, die terrestrisch-philosophische Grundlage der Frau gewesen. Beides gilt es, das keimende Leben zu erhalten und zu erziehen. Und da ist, hat sie ihm dies in der Sprache entwickelt, das, was war, das Wahre, das Sein Werdende und das Kommende Sein. In den Benennungen der Organisation, wie wir sie dann in den Frauenbergen seit dem ausgehenden Mesolithikum für das Abendland feststellen können, spielen diese Organisation der drei Mütter eine große Rolle. Die drei Mütter sind das irdische Abbild der drei göttlichen Frauen, durch die die Allmutter wirkt. Die drei göttlichen Frauen befinden sich zum Beispiel sehr schön in den lappischen Hunebomben noch zurück. Der Name für das höchste Wesen war ursprünglich nur Mada Akka, das bedeutet Erde, Mutter. Im Finnischen ist es Mara, dann Stammesmutter. Und erst viel später, wie der germanische Völkerwanderung losgeht, werden auch die Lappen umgemodelt. Sie waren bis daher sesshafte Fischer, Jäger und durch die Frau Hackbauer. Dann werden sie Nomaden, Rentierzüchter. Und nun geht bei ihnen auch der Umbruch los. Wir können dann genau dasselbe, diese Wahrsagertrommeln, die sie haben, stellen ursprünglich das Weltenbild dar. Entweder sie sind in zwei Drittel geteilt oder fast in der Mitte als Himmel und Erde, oder sie sind durch zwei Striche weiter geteilt, dann ist es Himmel, Luft, Erde und dann noch die Unterwelt. Und die Mother Akka, die Himmelmutter, die ursprünglich da stand mit der Akka in der Hand, die wird dann, bekommt einen Ehegatten zugeteilt. Das ist der, auf Jalapisch der Jubmal Akshen, der Himmelvater. Und von denen ist dann der Jubmal Barn, der Jubmal Kida, das Gotteskind. Und hatte früher die Mother Akka die Seelen zu runter geschickt zu ihrer Töchter, so übernimmt jetzt der Gottsohn und schickt die Seelen dann runter und muss die Mother Akka sie unten in Empfang nehmen, sie ist aus dem Himmel weg und an die drei Akka weiterleiten. Und dann geht es noch weiter, da bekommt auch sie einen Mann zugeteilt und dann hat sie überhaupt nichts mehr zu erzählen. Also so können wir die ganze Verwirrung und die Umbiegung dieser alten kosmischen Urreligion von der Himmel und Erde ganz genau verfolgen. Die Stellung der Mutter Erde, also die Mutter Diava Prithivi war der alte indische Name ursprünglich, Himmelfeld, also ist das Prithivi, ist also die bestellte Hackbaufeld, wird dann durchgeschnitten und es wird ein Diauspitar, ein Himmelvater draus gemacht und ein Prithivimata, eine Mutter Erde. Und wenn die Inder über den Hindukusch runtergestiegen sind in das Indus-Tal, dann ist von diesem alten Recht wenig mehr erhalten, es verschwindet. Der kultische Untergrund, die Organisation der drei Frauen, ist in das Leben vollständig verloren gegangen. Das kultische Matriarchat existiert nicht mehr. Es ist vermännlich, es ist der Hunter, der Priester, der nun alles macht. Sie sind zurückgekommen, rein ins Mythische. Und da haben wir aber noch, Gott sei Dank, im Rig Veda die letzte Überlieferung, dass wir sie klar uns vergewissern können. Der Name des göttlichen Wesens ist Aditi. Das bedeutet nicht gebunden, nicht Gebundenheit. Und von ihr heißt es im 10. Buch, im Rig Veda, dass sie das All sei. Sie, alles was da ist, alle Seinsformen des Lebens, der Welt und die Götter und alles, alles das ist Aditi. Und zu dieser Aditi geht man in eine wintersonnenwendliche Nacht, die bei uns im Germanischen noch sehr schön der Name im Angelsächsischen, also im Quionisch-Germanischen, von Modranecht hat, Mütternacht. Wir und Germanische unterscheidet also zwei, eine Mudernat, wie sie im Altschwedischen noch ist, das ist die Nacht vom 13. Dezember. Das ist der Advent der Gottesmutter, nicht der Advent von Christus. Ich habe aus den in norwegischen, dänischen und schwedischen Museen liegenden Runenstäbe und Runenkalenderscheibe eine kleine Konkordanz, ich weiß nicht, ob sie ausgeht, ich habe gestern kurz gezeigt, da ist das 13. Dezember, ist der Luzi-Tag, worauf die Kirche hat darauf den Namen Lucia, die Heilige. In Wirklichkeit lautete der Name der Gottesmutter Lucia, im Altnordischen und Altnorwegischen noch, Lucisiv, Leucht, Zeier. Zeier also der Siebrand. Und mit diesem Siebrand, mit übergespanntem Haut und bemaltem Jahresrad und so weiter, von innen Kerze und eine Kurbel drinnen, die man drehen konnte, sind die Sternsänger, die Scherenkossa ausgeholt, die die Lucy begleiten im, am 6. Januar, die Lucy-Nacht, die bei uns die Berchternacht ist. Die Lucy, sie ist, kommt mit dem Seelen hergezogen der Kinder. Das sind alles die Nichtgetauften, wie die Berchterholder bei uns im Südgermanischen. Und aus diesem Namen, die in der Kontraktion, in der Zusammenziehung nun so Lucy wurde, hat die Kirche dann Lucia gemacht. Es ist, ich würde sagen, so ungewollte Verdienst der katholischen Kirche, dass sie in ihrer Christianisierung sich begnügt hat mit einer oberflächlichen Verchristlichung, mit einem Heiligen als Namen drauf zu kleben, und da blieb das andere unten gewahrt, sodass wir beim katholischen Landvolk in Europa viel mehr alte, urreligiöse, subdominante Überlieferung finden als bei den Protestanten, besonders bei den Calvinisten. Die Calvinisten, die rein alttestamentlich ausgerichtet sind, sind Mörder gewesen an der Volksüberlieferung. Wenn Sie meine große Dissertation über den Untergang des niederländischen Volksliedes mal in der Bibliothek erwischen, es ist ein Querschnitt durch die niederländische Kulturgeschichte, dann können Sie lesen, wie die calvinistische Kirche im 18. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert beginnt es in den Niederlanden, bewusst gegen die anfühlende Heidnische in dieser Volksüberlieferung. Dann wird zum Beispiel abends am Dorf das unterm Kranz singen von der Jugend, Wettsingen und Reigentänzer, das wird verboten. Die Eltern sollen das verhindern. Und wenn das nicht gelingt, dann sollen die Eltern vom Abendmahl gewährt werden. Und ist es dann noch nicht, dann werden sie ganz ausgeschlossen aus der Kirche. Endergebnis, dass Anfang des 19. Jahrhunderts Bruch entstehen konnte, Frisian non cantat, Friesland singt nicht. Die Heiligkeit aber dieser Nacht ist so groß gewesen. Sie müssen immerhin bedenken, wir wollen unseren gesunden Menschenverstand, unseren logischen Menschenverstand bewirken. Also wenn Sie hier die Tafel sehen, die wir hier aufgestellt haben, wo Sie das Ergebnis nun der letzten Jahre, wo wir über die altitalische Inschriften verfügen, diesem jungen Paläolithikum, und nun das Buch von Europa aufschlagen können, bis zu seinem Anfang, klar und deutlich, dann haben wir diese große Periode von der Heiligung der Erde, dass die Erde Gottes ist. Und die bricht mit ihrem kultischen und geistlichen Matriarchat. Die Mütter, die Organisation der Frauenberge, die drei göttliche Frauen, die nun das Menschliche übertragen, als die drei Mütter auf den Frauenberg sind, das sind Rechtswahrerinnen, soziale Wohlfahrtsführerin, Ärztinnen, Lehrerinnen und Landbauer, Kräuterkunde, Medizin. Und wir können auch sogar aus der Volksüberlieferung, zum Beispiel sehr schön im Französischen auch noch, Bretagne und so weiter, die Spuren von dieser ehemaligen Organisation, dass die jungen Mädchen, die auf diese Frauenberge ausgebildet wurden, ihr Pflichtjahr abzudienen hatten auf einem Bauernhof, um das Leben und die Menschen genau kennenzulernen. Und von da haben wir eine sehr schöne direkte Originalquelle noch in einem ladinischem Gedicht, Canson de Santa Margriata. Santa sehen Sie wie diese heilige Margriata. Ein also graubündisches, ladinisches Gedicht aus dem 8. Jahrhundert, notabene aufgezeichnet noch vom Bischof Caminada von Graubünden, einem Sohn seines Landes, der mit Herz und Seele in seiner Heimat wurzelte und ein Buch geschrieben hat über die Megalith-Denkmäler seiner Heimat und dem es auch direkt aus dem Herzen kommt, wenn er sagt, wie schön muss das ausgesehen haben, wenn auf diesen Steinen, wie noch die alten Leute sagen, in diesen Ahnenseelennäpfchen Kerzen gesteckt wurde und man die ganzen leuchtenden Steine an den Bergen sah. Der Bischof Kaminada von Graubünden hat mit einem Coadjutor auf einem hohen Bergalm, äußerste Grenze, aus dem Mund der alten Bäuerin noch diesen Gesang, ein Wechselgesang aufgezeichnet. Es spricht dann der Rezitator, der Erzähler, dann die Santa Margherita, die heilige Margherita, wie sie heißt, und der Hirtenbuch. Bischof Kaminada sagt selber, es ist in dem Gedicht ist nichts von Christentum, keine Spur. Und die heilige Margherita hat nichts mit der heiligen Margherita zu tun. Es muss eine Heiligkeit aus einem anderen Raum noch sein. Es wird also darin es sind ein paar Motive zusammengeflochten und dadurch etwas undeutlich geworden. Im Grunde sollte es eigentlich die Episode darstellen, dass eine solche im Landjahr dienende Hilfslehrling von den Frauenbergen auf eine Sen dient. Man darf nicht fragen, woher sie kommen und wohin sie gehen. Sie sollen ungenannt bleiben. Und der passiert es, dass sie mit einer Leiter die Leiter wegrutschen, sie fällt runter auf den Boden und der Kleid öffnet sich und der Hirtenbub sieht, dass das eine Jungfrau ist. Das muss unser Obersen wissen, dass unser Hilfsen eine Jungfrau ist. Das sagt so, das darfst du nicht, ich verbiete es dir, du darfst nichts sagen. Versprichst du mir das? Ja, das verspreche ich. Und dann gleich noch, ja, aber das muss unser Obersen wissen, dass unser Hilfsen eine Jungfrau ist. Dann hat der Volksmund das ausgeschmückt und dann bietet sie ihm erst 3 Kühe an oder 3 Hemden, die man nie zu waschen braucht und 3 Kühe, die immer Milch geben und so weiter. Und er sagt, ich habe Feuerbuch, ich habe Brennerbuch, das nehme ich nicht, das will ich nicht. Und dann, nachdem er erst dann zur halben Strafe, halb in der Erde versunken ist und dann von ihr wieder rausgelassen wird, dann sagt er nochmal, ja, das muss er aber doch nicht sagen. Dann muss er kein Versehen. Und dann nimmt sie Abschied von die Sen und die ganze Umgebung, von den Tieren, von den Ackern, die blühenden Kräuter und sagt, nun muss sie alle verdorren, wo ich weggehe. Und das Gras verdorrt und so. Und dann geht sie zwischen St. Gallen und St. Georg und da fangen doch die Glocke an zu läuten. Aber die Heiligkeit dieser alten Gestalt, der alten Religion ist so groß, dass die Klöpper rausfliegen aus der Glocke. So sah in Wirklichkeit das Volk die Christianisierung und mit dieser inbrünstiger Liebe hing es an seiner alten Heilrätin. Dasselbe können wir im deutschen Raum sehen. Es hat um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, 1850, ein bayerischer Ethnologe, Friedrich Banzer, gewissermaßen vor Toreschluss gerade noch die Überlieferung von den Frauenbergen gesammelt, vom Harz bis zum Alpenraum. Und einheitlich ist dann mit diesen Frauenbergen die Sage verbunden, auf diesem Berg hat mal ein Turm gestanden. Da haben die 3 Frauen drauf gewohnt. Und der Turm ist verwünscht und versunken. Und nur zur heiligen Zeit, also in der Mütternacht, Weihnachtszeit, kommen sie mit dem Licht. Dass auf den Turmen ein ewiges Licht gebrannt hat, wissen wir auch aus der keltischen Überlieferung von Brigitte. Ich musste da ausdrücklich auf hinweisen, auf der völligen Unkenntnis in dieser keltischen Überlieferung, auch bei Rudolf Steiner mit seinen Druiden. Wenn die vom Norden kommenden Europa-Kernvölker, die Urilierer, die Ur-Italiker, die Ur-Kelten, die Ur-Germanen, also die Jungpaläolithiker zunächst einschwenken in den südwesteuropäischen spanischen Raum, dann wird auch Irland von den Urkelten besiedelt. Der ganze Hauptschub geht dann später über den Kontinent, kommt nach Süddeutschland und so weiter, nach Österreich. Und wenn dann im letzten Jahrtausend vor Ende unserer Zeitrechnung die keltische Volkwanderung entsteht, dann kommen diese keltischen Heerkönige, genau wie die germanische, ist ein ungebildetes Pack und Macht haben. Und die haben Druiden bei sich, die dann, was sie an Weisheit besitzen, alles haben aus den Jahrzehntausende alte weibliche Formen. Denn wir können heute die älteste Darstellung der Druide verfolgen bis in Altamira, wo sie steht mit den erhobenen Armen unter dem gespaltenen Baum, einen Teil gespaltener Äste und mit diesem flachen, großen Hut, die wir genauso im Westsibirien wiederfinden, als wir wissen, die Sache kommt aus der Kveta Dvipa, die weiße Insel 1, da oben ist im Norden. Und diese, nun, diese Eroberer Kelten, die kommen nun über Frankreich, die keulen über den Kanal und erobern Britannien und stoßen nun auf die Urvolkstumsverwandten zurück, von der sie getrennt sind durch Jahrzehntausend. Und dann kann man es schön erleben, sie bringen mit diesen widerlichen, mörderischen Götzen, dieser Konkur, dem im Steinkreis alle die Erstgeborenen vom Feld, wie vom Samen und Saat, also die erstgeborenen Kinder geopfert werden muss. Groß war die Furcht vor Konkur, schreibt das altirische Gedicht. Und die schöne Töchter von dem König Leha, die wenn Konkur zerstört wird vom Patrick, begrüßen diese Christenpediger als die wiedergekehrte Firside, das sind die Hügelkrabbleute von Irland mit der alten hohen Religion, ein Vergleich, der heute für uns besonders interessant wird, weil wir nun heute nachweisen können, dass diese alte nordatlantische Urreligion, die Religion von Irland, von Anu mit ihren drei göttlichen Töchtern, die dann in Gezer 300 Jahre vor dem Erlöserchristentum als Christentum eins auftritt, ein und dieselbe Religion ist. Also die Erde als Gotteserde und als Gemeinherde ist aufs Engste verbunden mit dieser Religion. Ich greife nochmal zurück auf das, was ich Ihnen vorhin erzählte, von den altfriedischen Dorfzimmermann. Ich habe durch mein hohes Alter das Vorrecht gehabt, dass ich die aussterbende letzte lebendige Überlieferung noch gerade miterwischen konnte, die heute nicht mehr da ist. Das heißt, auf dem Dorf gab es drei Instanzen, wo man das Alter erfahren konnte. Das war der Dorfzimmermann und der Dorfschmied und die alte Frau. Der Dorfzimmermann und der Dorfschmied vererbten handwerkliche Überlieferung und die Jugend vom Dorf, die dort handwerklich ausgebildet wurde, bekam die Überlieferung mit. Wenn in den 80er Jahren die städtische Gewerbeschule eingerichtet wird und sie darin gehen, dann erfahren sie vom Renaissance und vom Barock, aber von der alten Überlieferung nichts, tot aus ist es damit. Und wenn der alte Dorfzimmermann, dem ich auch noch andere Sachen, die ich beobachtet hatte, jetzt Ihnen nicht vorführen kann in Wiesnack, ich ihm darauf ansprach, dann hatte ich das Gefühl, er hatte ein Unbehagen gegenüber diesen Städten und diesen Professor, Akademiker und wollte mit der Sprache nicht raus. Er sagte mir nur eins von diesem Zeichen des Ulebordes auf dem friesischen Bauerhaus. Er sagte, Meneer, das alte Ulebord war ganz einfach, da waren keine Schwäne und Miet, da war nur der Makler, der Stab und da waren die beiden Krönen, das S-Zeichen, die Kursivform der göttlichen Kraft, oder ihre Ballungsform, die 8. Das war der Makler. Ich sage, ja, aber was hat das dann bedeutet? Ja, sagt er, guckt er über mich hinweg, das kann ich nicht mehr sagen. Das ist so lange her, da war es 1830 und was mein Bas mir damals erzählt hat, war ich noch ein Junge, das habe ich nicht behalten. Ich hatte das Gefühl, er will es mir nicht sagen. Abends saß ich in meinem Quartier und schrieb meinen frischen Zyklus und erst vor 2 Monaten in Lichtenberg, wo ich nun gerade dieses Motiv herausarbeite, die heilige Erde, die Mutter Erde. Sag ich, ja, dann muss das doch endlich zutage kommen. Was ist mit diesem Makler gewesen? Dieser Vermittler von etwas. Und der jetzt zum Kuppler gemacht worden ist, Kupplerin. Also versuchen wir es mal auf den etymologischen Weg. Nun zunächst das Altindische, ergebnislos. Dann die zweite, die aus der Urheimat des Norden kommen, waren die Iraner. Und siehe da, im Avesta, da wurde ich fundig. Makler, also germanisches K, entspricht indogermanisches G. Also Maka ließ sich in den Gathas des Zarathustra nachweisen als die Bezeichnung für eine Geheimorganisation mit alter Religion, Mysterien. Und wo man durch Zista, das Symbol des göttlichen Sehens, die alte Religion und das alte Brauchtum erfahren konnte. Und das ist gerade in den Gathas mit dieser Stelle, wo Zarathustra ausdrücklich um die Befreiung der Erde, gib uns die Erde zurück, die eine Opferstätte jetzt für die Rasenden, die Machthabenden ist. Also war der Makler ursprünglich das Wahrzeichen, dass der Mann, der da wohnte, zu einer Geheimgenossenschaft gehörte, eine Geheimgenossenschaft, für die die Erde Gottes war. Also sagte ich mir, wenn also die Einerde, von der mir der alte Zimmermann gesprochen, nicht die eigene Erde war, was ist sie dann gewesen? Her mit dem frischen Dialekt, alle durchgeackert. Und bei dem allerletzten, die kleine Insel Wangeroog, die da am äußersten Ende von den Wadeninseln liegt, da wurde ich auch fündig. Ein ist eins, weibliche Form und neutre Form, ein ist also das weibliche Eins. Also diese Ein-Erde war die eine Erde der eine. Das, was wir im Altitalischen nur wiederfinden, im Eunoforschung, dass diese Kultur, das Wort Eunoforschung, lateinisch später Universum, ist also eins zugewandt. Das ist eine Zeit, die sozial, religiös gesehen, in ihren Rechtsverhältnissen einzugewandt ist und diese eine ist die Allmutter. Und solange diese Erde heilig war und der Allmutter gehörte, konnte, wie die jüdische Frauen im Jeremias an, hatten wir Brot und Sicherheit. Erst wenn der Mann anfängt zu meutern und gegen die Führung der Frau, der Mütter in Aufstand kommt, die datiert aus der Zeit, wo er noch Massenmörder war, dann bricht die Geschichte um. Von dem Augenblick an, wo der Mann nach der Macht greift, die Frau beiseite schiebt, jede Völkerwanderung ist darin gekennzeichnet, dass in ihrer Durchführung die Frauen restlos auf Führung von Volk und Land ausgeschieden werden, dass die weibliche Form des Alkot in das männliche umgewandert wird, um das Altitalisch, Altlateinisch zu nehmen, die Ia-Wurzel Indogermanisch bedeutet Ken und ist ein Name für die Gottesmutter, als die Zeit, die das Jahr ist. mit dem Suffix Na, das die Göttlichkeit bezeichnet, die Jana. Jana wird aber seit der altitalischen Völkerwanderung Janus geschrieben. Es wäre der alte Opfergott, alte Schöpfergott, aber kein Mensch wüsste von ihm etwas sonst zu erzählen. Also, ja. Wenn wir nun gerade als für uns greifbar mit unserer Heimat, die Deutsche, die Abwanderung der Altitaliker und Altilierer, die all die Grundstock sind, in dieser Zeit verfolgen können, so erleben wir dieses. Die Altitaliker ist ein ganz sichtbarer Bruch zu erkennen, ein Bruch zwischen einer Gruppe von Häuptlingen mit ihrer Gefolgschaft, die nach der Macht greift. Und die schwenkt ab. Man kann über die Alpen, man kann sie noch in der Falkharmonika noch kontrollieren, dann letzte schwindende Momente, dass das alte Brauchtum dieser Mutternacht, dass man dann in die Männer antreten musste, eins nach dem anderen in diese Kulthöhle. Und da, wo die Gottesmutter anwesend gedacht ist, die Mutter Erde, der Name Nertus im Altitalischen lautet, also wenn ich es altfriesisch übertragen soll, in Irtu, in der Erde, du in der Erde. Da sollten sie sich dorthin, ein nach dem anderen hinstellen und in der Versenkung gehen und überlegen, was in dem abgelaufenen Jahr sie an Unrecht gegen die göttliche Weltordnung sahen. Und es saßen die drei Seherinnen da, das sind alles mediale Frauen, die sahen an den Aura von den Betreffenden ganz genau, was sich in ihm abspielte. Und wenn da keine Katharsis zu bemerken war, so kommt er nicht, um es noch modern christlich-kirchlich aus, keine Absolution erhalten. Er bekam nicht das Julbrot, das S-förmige, und wenn er sehr verstockter war, dann konnte er ein Zeit lang ausgeschlossen werden aus der Gemeinschaft. Also eins die große Machtwaffen, die innere Waffen, die diese Frauenorganisation hatten und die wir ganz genauso aus dem altindischen Texten erfahren, die machen nun Schluss damit. Sie gehen nicht mehr durch die kleine enge Pforte, sondern lassen sich in den Exelstein einen großen Durchbruch, Adlertor machen, da gehen sie mit erhobener Nase hindurch, die Häuptlinge, bitten auch nicht mehr um die Lösung der Schuldfessel, wie es ist, wie wir sie als einheitlich auf den Gesamtinschriften haben, sondern sie bitten um das Ot Eat, ob Erfolg und Glück. Und die hauen ab, und den großen Teil von den Altitaliker bleibt hier, wir können es heute erst fassen, dass diese Sprache von 30.000 nicht verschwunden sein kann, weil sie ethisch und metaphysisch, hören Sie, ich sage es mit vollem Abwägen jedes Wortes, was ich sage, dem nachfolgenden Christentum 2 der Bibel überlegen war. Und wenn wir dann im Mittelalter nun die Kirchenbauten sehen, die Domen am Rhein, da können wir an den Bauhüttenleuten feststellen, an ihrer Hand, sogenannte Bausteinmetzzeichen, dass sie noch die ganze alte Symbolik kannten, sprachlich kannten. Wir können heute die Kontinuität von Sprache mit Symbol bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts schon verfolgen. Und dass dieses in die Vertiefung der menschlichen Seele als Erdmasse weitergelebt hat, das ist das Augenblick, in dem wir jetzt getreten sind, der Aufbruch des Archetyps, das die katholische Kirche erleben muss, in das diese Phänomene der Marienerscheinungen immer deutlicher, das Archaische sichtbar wird. Und wenn zuletzt in einer Geschichte wie Marienfried, wo die Erscheinung der Maria dann sagt, nur bei mir sind die Gnadenmittel zu erhalten. Der Vater will, dass meine Stellung wieder anerkannt werden soll. Sofort hat der Papst Alarm geschlagen, an sämtliche Bischöfe der Kirche die Schrift geschickt, die Marienverehrung wäre auf Abwägen. Sie dürfen nicht um sich selber erkannt verehrt werden, sondern nur im Hinblick auf den Erlöser. So ändert das nichts an für diejenigen, die das empfangen haben und für die wissend sind um diese Dinge, dass wir vor den Aufbruch des Archetypes sehen, der auch hier zum Durchbruch kommt. Und es ist sehr bezeichnend, gerade in dieser Hinsicht, dass ich als nicht kirchlich-christlicher, nicht der biblischen Christentum angehörende, von der katholischen Religionswissenschaft vor 20 Jahren mehr aufgefordert wurde, von meiner neuen Methode in die symbolhistorische Stellung zu nehmen zu dem großen Kampf um das Werk von Pater Schmidt, die 12 Bände Ursprung der Gottesidee, wo er mit päpstlicher Approbation die Geschichte den Gott als Urmonotheismus hat. Ich habe gestern gesagt, ich reiche mit der Veröffentlichung des Materials, das wir jetzt erarbeiten könnten, dieser Auftrag als erledigt zurück. Am Anfang die Fragen, Urglaube vom höchsten Wesen, ja, dieses höchste Wesen, der persönliche Gott, der Bibel, der Erde, der Vater, nein, sehr spät, sehr jung, Völkerwandelzeit, was dann? Die Mutter, unsere Allmutter, die ist hinter den, ich sagte, dem Ein im Wangerokischen Friesisch noch, das Neutron, das, die Konzeption, die Erfassung, die Erkennung des höchsten Wesens in dieser ur-nordatlantischen Religion ist das Es. Wir haben das sehr schön in den Rigveda, 10. Buch, 129 Film oder was. Aus diesem Es, das ist dann von der Menschheit als erfassbar gefolgert, dass sie, es ist nicht der Himmelvater, sondern die Himmel- und Erdemutter. Und das ist die einzige Erscheinung, die wir in unserer Menschengeschichte haben. Sie liegt heute, ich kann sagen, monopolisiert bei uns im Institut vor, weil wir die Einzigen sind, die die Inschriften haben. Das ist die einzige Erscheinung, die integer ist, die nicht belastet ist mit Verbrechen, wie der Name von Gott und Christus, in deren Hunderttausende gemartert und gefoltert worden sind, weil sie so ein Stückchen von dem wahren Glauben nicht hätten. Glaube ist hier nicht gewesen, sondern das Wissen aus Erfahrungserkenntnis. Und wenn wir heute, nachdem mit 30.000 Jahren dieses Zeitalter zu der Himmel- und Erdemutter kaputt ging, von dem die jüdische Frauen im Flüchtlingslager sagten, da hatten wir Brot und Sicherheit. Nach 2000 Jahren, wo der Mann das gestürzt hat, die Frau entfernt hat aus der Führung und die Sache allein übernommen hat, vor den restlosen Ruin des Lebens und alles steht, in diesem Augenblick kommt bei uns das Wissen um die wirkliche Vergangenheit. Und das ist die große Trost, die man haben kann. Man braucht nicht wie Luther zu sagen, wenn morgen die Welt aufgeht, dann bauen wir nochmals, pflanzen wir einen Apfelbaum. Sondern es kann nicht anders sein, dass uns jetzt im letzten Augenblick gezeigt wird, wie es war und welchen Weg wir zu gehen haben, damit diese Erde und das Leben wieder geheiligt werden kann und nochmal aufsteigen kann. Wir haben in der Edda an einer Stelle noch einer von den wenigen, dem das Alte durchkommt, das ist die Fulusbar, die Weissachung der Seherin, auch das gefälscht. Anstelle von der Allmutter ist der Allvater getreten und die Wölfa, die Seherin, spricht angeblich auf Geheiß des Allvaters. Ganz klar ist darin formuliert die zwei Welten, die Heimwelt und die Wereld. Wereld ist also unser altdeutsches Wereld, das Mannzeitalter. Und da war erst Volk wie Bürger, also Heimatkrieg, im Heim als Odins in Speer über das Völkerwald. also der Völkerwanderungsgott Odin, er auch eine männliche Umwandlung, ja, Benennung, Appellativen der alte Mutter als Mutter, die Spenderin der Kraft, ist dieser Machtgott. Und diese Welt muss zugrunde gehen, sagt die Wölfe. Arg eri heima asa verot steipis. Arg wird es zugehen im Heim, bevor die Welt untergeht. Beldzeit, Schwerzeit, also Ehebruch, sieben schonen sich nicht, also die ganze alte Kultur geht in die Brüche. Dann kommt der große Weltenbrand, da würde ich auch sagen, der dritte Weltkrieg. Und dann steigt, entzündet die Erde wieder auf und werden wiedergefunden, Fimbultus forna runa. Die uralte Runen, die uralte Schrift zeigen der höchste Gottheit. Also die werden dann hier nach der Weltkatastrophe geführt. Nun haben wir sie aber vor der dritten Weltkatastrophe gefunden. Und das ist, was ich, alter Mann, als das große Wahrzeichen empfinden muss, dass wir noch einmal zu einer Heiligung vom Erde, der Leben, des Lebens zurückkehren können, wenn die Mütter wiederkehren wollen. Wenn die einst die Heilrätinnen waren, wie der altbayerische Name sie noch auf den Frauenbergen überliefert, und sie wieder das ewig Weibliche, wie es in den Schlangenhöhlen, ich so schön in den großen Monogramm das Zeichen Eion finden konnte, wieder ihre heilende Hände über unsere Erde ausbreiten. Lieber Hermann Wirth, das letzte Wort haben manche von uns bereits nicht nur in ihr Bewusstsein, sondern in ihre Tat aufgenommen, indem sie bemüht sind, die heilenden Hände über die Erde zu halten. Es ist das Zeichen des Weltbundes zum Schutze des Lebens seit 20 Jahren. Damit die Erde wieder ein Garten werde. Ein Garten für den Menschen und ein Garten von Menschenhand gepflegt. Und ich möchte erinnern an ein Erlebnis, das ich vor 50 Jahren bei Hermann Wirth hatte, als, ich weiß nicht welcher Professor, es war diesmal nicht Gustav Neckel, auch den Berg hinaufstieg in Marburg und in dem großen Garten, der um das Wohnhaus, die Eresburg, wie sie genannt wurde, von Hermann Wirth und seiner unvergessenen Lebensgefährtin Margarete Wirth-Schmidt sich breitete, einen Gärtner fand, den er, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, mehr oder weniger höflich ansprach: Nun, können Sie mir vielleicht sagen, wie ich zu Professor Wirth komme? Worauf dieser Gärtner, ähnlich wie unser lieber Walter Drees, gelassen sein Gerät aus der Hand legt und sagte: Das bin ich, was wünschen Sie denn? Lieber Erlacher, du hast uns als ein Gärtner deines großen Lebensgartens reich beschenkt in diesen Tagen. Du hast uns die Fülle deiner Früchte, man kann sie gar nicht alle aufzählen, dargeboten und jeder von uns durfte reichlich nehmen. Du hast uns auch von deinem Nussbaum einen ganzen Korb voller Nüsse mitgebracht, die wir nun knacken müssen, mit denen wir fertig werden müssen. Jeder nach seiner Art. Du hast uns aber auch Samen mitgebracht, den wir in unseren eigenen Garten ausstreuen können, ebenfalls jeder nach seiner Art. Und dafür möchten wir dir danken und wir möchten auch denjenigen danken, die dir dazu geholfen haben und weiterhelfen. Ich möchte auch die Mitarbeiter voll in diesen Dank dieser Anwesenheit einbeziehen. Und ich glaube, wir können nichts Besseres tun, als dass wir alle, jeder für sich, in diese Höhle gehen, von der du so anschaulich gesprochen hast, noch einmal zum Schluss, und dort in Selbstbesinnung uns fragen, was wir der Erde schuldig geblieben sind, was wir uns selber schuldig geblieben sind und was wir alles gut zu machen haben. Du bist uns ein Beispiel dadurch, dass du bis in dieses Alter hinein in einer von uns bewunderten Weise tätig bliebest. Und wir können nicht besser danken und wir können auch nicht Besseres für unsere gemeinsame Mutter Erde tun, als dass wir für sie tätig bleiben. Dort, wo es notwendig ist, kämpfend und uns einsetzend im Widerstand. Und dort, wo es uns vergönnt ist, auch sähend für die Zukunft und möge es Gott geben, erhaltend für das, was als der Schauplatz der Erdenleben des Menschen gerettet werden soll für die Ewigkeit. Danke.